In dem breiten Fenster erscheint die Gestalt der Klytämnestra. Ihr fahles, gedunsenes Gesicht in dem grellen Licht der Fackeln erscheint noch bleicher über dem scharlachroten Gewand. Sie stützt sich auf eine Vertraute, die dunkelviolett gekleidet ist und auf einen elfenbeinernen, mit Edelsteinen geschmückten Stab. Eine gelbe Gestalt mit zurückgekämmtem schwarzem Haar, einer Ägypterin ähnlich, mit glattem Gesicht einer aufgerichteten Schlange gleichend, trägt ihr die Schleppe. Die Königin ist über und über bedeckt mit Edelsteinen und Talismanen. Ihre Arme sind voll Reifen, ihre Finger starren von Ringen. Die Lider ihrer Augen scheinen übermäßig groß. Und es scheint ihr eine furchtbare Anstrengung zu kosten, sie offen zu halten. Elektra steht starr aufgerichtet, das Gesicht diesem Fenster zugewandt. Klytämnestra öffnet je die Augen und zeigt mit dem Stock auf Elektra. Klytämnestra am Fenster. Was willst du? Seht doch dort. So seht doch das, wie er sich aufbäumt mit geblähtem Hals und nach mir züngelt. Und das lasse ich frei in meinem Hause laufen, wenn sie mich mit den Blicken töten könnte. O Götter, warum liegt ihr so auf mir? Warum verwüstet ihr mich so? Warum muss meine Kraft in mir gelähmt sein? Warum bin ich lebendigen Leibes wie ein wüstes Gefild und diese Nessel wächst aus mir heraus und ich habe nicht die Kraft zu jäten? Warum geschieht mir das, ihr ewigen Götter? Elektra, die Götter. Bist doch selber eine Göttin, bist, was sie sind. Klytämnestra, habt ihr gehört? Habt ihr verstanden, was sie redet? Die Vertraute, dass auch du vom Blut der Götter bist. Die Schleppträgerin zischend, sie meint es tückisch. Klytämnestra, indem ihre schweren Lider zufallen, mir klingt das so bekannt. Und nur als hätte ich's vergessen, lang und lang. Sie kennt mich gut, doch weiß man nie, was sie im Schilde führt. Die Vertraute und die Schleppträgerin flüstern miteinander. Elektra, du bist nicht mehr du selber. Das Gewürm hängt immerfort um dich. Was sie ins Ohr dir zischen, trennt dein Denken fort und fort entzwei. So gehst du hin, im Taumel. Immer bist du als wie im Traum. Klytämnestra, ich will hinunter. Lasst! Ich will mit dir reden. Sie ist heute nicht widerlich. Sie redet wie ein Arzt. Die Stunden haben alles in der Hand. Ein jedes Ding kann ein erträgliches Gesicht uns zeigen nach dem Grässlichen. Sie geht vom Fenster weg und erscheint in der Tür, die Vertraute an ihrer Seite, die Schleppträgerin hinter ihr, Fackeln hinter ihnen.